Als Raskolnikow bei Sonja eintrat, begann es schon zu dämmern. Sonja hatte den ganzen Tag in schrecklicher Aufregung auf ihn gewartet, zuerst mit Dunja zusammen. Dunja war schon am frühen Morgen zu ihr gekommen, da ihr die Worte Svidrigailows wieder eingefallen waren, dass Sonja als einzige von allen davon weiß. Doch wozu die Einzelheiten zwischen den beiden wiedergeben, wie sie gemeinsam weinten und wie nahe sie einander kamen? Dunja hatte bei dieser Zusammenkunft wenigstens den Trost gefunden, dass ihr Bruder nicht allein sein werde. Zu ihr, zu Sonja, war er zuerst mit seiner Beichte gegangen. In ihr hatte er einen Menschen gesucht, als er einen Menschen brauchte. Sie aber würde ihm überall hin folgen, gleich viel, wohin das Schicksal ihn führen sollte. Sie fragte nicht, aber sie wusste, dass es so kommen werde. Sie begegnete Sonja sogar mit Ehrfurcht und brachte sie anfangs damit fast in Verlegenheit. Sonja war nahe daran zu weinen. Sie hielt sich für unwürdig, Dunja auch nur anzublicken. Das schöne Bild von Dunja, wie sie sich bei ihrem ersten Zusammentreffen in Raskolnikows Wohnung so aufmerksam und achtungsvoll von ihr verabschiedete, hatte sich für immer ihrer Seele eingeprägt, als das Schönste und Unfassbarste, das sie in ihrem Leben je gesehen hatte. Dunetschka hatte es schließlich nicht mehr ausgehalten und war von Sonja in die Wohnung des Bruders gegangen, um dort auf ihn zu warten. Sie hatte das deutliche Gefühl, dass er zuerst heimgehen werde. Als Sonja allein geblieben war, begann sie sich mit dem Gedanken zu quälen, dass er sich das Leben nehmen könnte. Dasselbe fürchtete auch Dunja. Aber beide wetteiferten den ganzen Tag in dem Bestreben, sich gegenseitig zu überzeugen, dass so etwas ganz ausgeschlossen sei. Jetzt aber, kaum dass sie sich getrennt hatten, dachte die eine wie die andere nur noch daran. Sonja erinnerte sich, dass Svidrigailow ihr gestern gesagt hatte, Raskolnikow habe nur noch zwei Wege. Entweder Sibirien oder... Sie kannte zudem seinen Ehrgeiz, seinen Hochmut, seine Eigenliebe und seinen Unglauben. Ist es denn möglich, dass nur Kleinmut und Angst vor dem Tode ihn zwingen könnten, weiterzuleben? Dachte sie schließlich in Verzweiflung. Die Sonne ging schon unter. Traurig stand sie am Fenster und schaute bewegungslos hinaus. Aber aus diesem Fenster sah man nur die unverputzte Brandmauer des Nachbarhauses.